Und endlich habe ich begriffen, was du mir damals sagen wolltest. Vor so vielen Jahren. Jetzt verstehe ich es endlich. Jetzt verstehe ich es endlich.